Nun lasst uns aufstehen. In unserem nächsten Lied wollen wir uns wieder richtig bewegen. Habt ihr schon mal einen Hampelmann gesehen? Er kann seine Arme und seine Beine bewegen. Wir spielen, dass wir ein Hampelmann sind. Ich bin ein kleiner Hampelmann, der Arm und Bein bewegen kann. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klipp, klapp. Das machen wir gleich nochmal. Ich bin ein kleiner Hampelmann, der Arm und Bein bewegen kann. Mal links, mal rechts, mal auf, mal ab und manchmal auch klipp, klapp. Prima! Ihr wart tolle Hampelmänner.